17. Teil, der Kampf um das Leben, das Universum und den ganzen Rest. An das traurige Spektakel von Kriegsverbrecherprozessen wird sich mancher ungern erinnern. Mancher wohl auch mit nicht abklingendem Zorn über das blödsinnige Resultat solcher hilflosen Versuche, Schuldigen das rechte Maß an Sühne zu verabfolgen. Wo doch ganz einfach der Galgen die allgemeine Norm abzugeben hätte, ohne Wenn und Aber. Im Hinblick darauf ist es sicher interessant, dem allerersten Kriegsverbrecherprozess beizuwohnen, der im Universum stattgefunden hat. Das ist durchaus möglich dank des Informationsillusionszentrums, das sich im Raumschiff des bekannten Planetenbauers Slaty Bartfass befindet. Das er mit seinen Freunden Arthur Dent und Ford Prefect bereits aufgesucht hat, um dem Prozess zu folgen. Dies ist der Ultramoderne. Jedenfalls das, was vor 10 Billionen Jahren als ultramodern galt. Also der Gerichtssaal aus tonnenweise verbautem Chromstahl und Sichtbeton. Und dort waren viele hundert der allerhöchsten Beamten der gesamten galaktischen Verwaltung versammelt. Alle in ihren Gala-Uniformen oder Körpern, je nach Brauch oder Metabolismus. Hinter einer Wand aus zappsicherem Kristall stand stellvertretend für das gesamte Cricket-Volk eine Gruppe von Leuten, die mit gelassener, höflicher Verachtung auf all die fremden Gesichter herabblickten, die über sie zu Gericht saßen. Den Vorsitz der historisch berühmten Verhandlung führte seine hohe richterliche Gewalt, Gerichtswesen Pack, der Guwe, gelehrte, unparteiische, völlig entspannte. Umgeben von Anklage und Zeugen und allem, was zu einem historischen Kriegsverbrecherprozess gehört. Der Pack legte die Beine vor sich auf die Richterbank, wandte sich an den Richterausschuss und an die zu all dem Versammelten und resümierte die bisherigen Vorgänge, indem er seinen Kaugummi unter seinen Sitz klemmte. Die Leute von Cricket sind, naja, ihr wisst schon, ganz einfach ein Haufen recht lieber Jungs, nicht wahr? Die bloß eben zufällig jeden umlegen wollen. Teufel, was soll's? Mir geht's morgens manchmal genauso. Shit. Okay. Man würde also mit diesen Jungs nicht unbedingt in der Galaxie zusammenleben wollen. Das kann man wohl sagen. Der Cricket-Angriff auf die Galaxis war niederschmetternd. Tausende und Abertausende riesiger Cricket-Kriegsschiffe waren plötzlich aus dem Hyperraum hervorgestürzt und hatten Tausende und Abertausende von Großplaneten gleichzeitig überfallen. Dabei raubten sie zunächst lebenswichtige Materiallager, um damit ihre nächste Angriffswelle auszurüsten, und beförderten diese Planeten dann seelenruhig ins Nichtsein. Die Galaxis sonnte sich zu dieser Zeit gerade in einer Periode des tiefsten Friedens und des üppigsten Wohlstands und fuhr überrascht auf. Wie ein Mann auf einer Sommerwiese, dem man die Hosen klaut. Besessene. Ich meine, diese Jungs müssen ganz einfach bescheuert und besessen sein, sonst wäre es einfach unvorstellbar, mit welcher Schnelligkeit die Leute von Cricket ihre fanatische Idee ins Werk setzten. Alles kaputt zu machen, was nicht Cricket war. Sehr richtig, Herr Vorsitzender. Das ist auch die einzige Erklärung dafür, mit welcher verblüffenden Schnelligkeit Sie sich der modernsten Technologien bemächtigten, um diese abertausend Kriegsschiffe und ihr Millionenheer von weißen Killer-Robotern zu bauen. Eine Terrorbande, wie viele hier im Saal bezeugen können. Von meinem Planeten überlebten nur 3 von über 2 Millionen. Und Terror ist ein gelindes Wort für solche Kriegsverbrechen, Herr Vorsitzender. Killermaschinen haben uns überfallen. So hirnlos wie erbarmungslos mit dem irrsinnig fanatischen Willen zu töten. Bewaffnet waren sie mit multifunktionalen Kampfkeulen, die blitzschnell funktionierten. In eine Richtung geschwungen, rissen sie Gebäude ein. In eine andere geschwungen, zuckten sengende Omnidestrukto-Zapfstrahlen hervor und in eine dritte Richtung geschwungen, spien sie ein grauenvolles Granatenarsenal in die Gegend, von kleineren Brandbomben bis zu Maxi-Slorta-Hypernuklear geschossen, die ganze Großsonnen auslöschen konnten. Unsere Verluste waren enorm, wie gesagt. Wir sind 3 von Millionen. Die Zielgenauigkeit dieser mörderischen Geschosse war unglaublich. Die waren gleich beim Schlag programmiert und aufs Ziel angesetzt, über jede Entfernung hinweg, von ein paar Metern bis zu Hunderttausenden von Meilen. Okay, jedenfalls, wir haben gesiegt. Ich meine, gesiegt, naja, eine mittelgroße Galaxie gegen ein kleines Sternchen. Und wie lange haben wir dazu gebraucht, Gerichtsschreiber? Milord, Herr Vorsitzender? Na sag schon, Kleiner, wie lange? Das ist ziemlich schwierig, Milord, genau zu sagen, in diesem Fall. Zeit und Entfernung. Nur mal nicht so verkrampft, Kleiner. Locker. Wie lange? Ungefähr. Ungefähr. Das habe ich nicht gerne, Herr Vorsitzender. Ich meine, dazu ist die Sache... Dann sag's genau, aber sag's. Blinzle nicht in der Gegend rum. Naja, also, Herr Vorsitzender, was soll ich sagen? Wie lange es gedauert hat, das sollst du sagen. Shit. Naja, also ungefähr 2000 Jahre. Aber wirklich nur ungefähr. Und wie viel ging drauf? Nimm mal ein Taschentuch und wisch dir dein Gesicht ab, Kleiner. Bist ja klatschnass geschwitzt. Also, wie viel, vielen? 2 Grillionen, Herr Vorsitzender. 2 Grillionen. Bring mir mal was zu trinken. Wie gesagt, eine blöde Idiotenbande. Ein Haufen recht lieber Jungs, nicht wahr? Mit denen man nicht unbedingt in der Galaxis zusammenleben möchte, jedenfalls nicht, wenn sie es weiter so treiben, wenn sie nicht lernen, sich ein bisschen lockerer zu halten, ein bisschen entspannter. Sonst ist doch das ein ewiger Nervenkrieg, nicht wahr? Immer peng, peng, peng. Wann sind wir dran? Und so, nicht wahr? Wo bleibt die friedliche Koexistenz? Ist vorbei, oder? Naja, gut, okay. Also... Danke. Hört mal zu. Hört doch mal zu. Es ist ja so, versteht ihr, diese Jungs haben, hört doch jetzt zu, haben ihre eigene Ansicht vom Universum. Das ist ihr gutes Recht. Und ihrer Ansicht nach, die das Universum ihnen quasi aufgezwungen hat, wenn ich es recht betrachte, haben sie recht gehandelt. Versteht mich recht, das klingt verrückt, aber ihr versteht mich doch schon, nicht wahr? Die glauben eben an... Ich habe mir es doch aufgeschrieben. Ja. Also hier, sie glauben an was? Frieden, Gerechtigkeit, Moral, Kultur, Sport, Familienleben und die Vernichtung aller anderen Lebensformen. Naja, ich habe schon Schlimmeres gehört. Okay, danke. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja. Aha, das ist doch gleich was anderes. Also... Der Planet Cricket wird bis in alle Ewigkeit in eine Zeitlupenhülle eingeschlossen, in der sich alles Leben weiter, aber unendlich langsam vollzieht. Alles Licht um diese Hülle wird kurzweg abgelenkt, so bleibt sie unsichtbar und undurchdringlich, versteht ihr? Aus dieser Hülle gibt es kein Entkommen, das wird völlig unmöglich sein, es sei denn, sie wird von außen aufgeschlossen. Wenn dem übrigen Universum das unausweichliche Ende naht, wenn die ganze Schöpfung in den Tod stürzt und Leben und Materie aufhören zu sein, dann mögen der Planet Cricket und seine Sonne wieder aus der Zeitlupenhülle heraustreten und in Einsamkeit ihre Existenz fortsetzen, ganz nach ihrem Wunsch in der zwielichtigen Leere des Universums. Das Schloss aber, das die Hülle verschließt, soll sich auf einem Planetoiden befinden, der die Hülle umkreist. Und der Schlüssel soll das 5-teilige Galaxis-Symbol sein, das Wicked-Tor. Der tosende Beifall war noch nicht zu Ende, da stand das Gerichtswesen Pack schon unter der Sensordusche. Nicht allein natürlich. Vielmehr mit einem ziemlich hübschen Mitglied der geschworenen Bank, dem er eine halbe Stunde vorher einen Zettel rübergeschoben hatte. Und 2 Monate später hatte er seine galaktischen Staatsjeans unten abgeschnitten und verjubelte einen Teil seiner enormen Honorare, die seine Urteile ihm einbrachten, an einem Luxusstrand, wo er herumlag und sich den Rücken mit Qualaktinessenz einbalsamieren ließ. Nicht zufällig von demselben ziemlich hübschen Mitglied der Geschworenenbank. Sie war ein solfinianisches Mädchen von jenseits der Wolkenwelten Jaga. Ihre Haut war wie Zitronenseide. Und ihr Hauptinteresse galt juristischen Körperschaften. Die juristische Körperschaft Pack fühlte sich wohl unter den Händen der Dame von der Jaga. Hast du schon gehört? Interessante Nachricht. Was? Ich hoffe, es ist keine gute Nachricht. Ich könnte sie zusätzlich nicht ertragen. Genug angerieben. Nein, leg dich nicht auf den Rücken. Der Bräunungsfaktor dieser urzeitlichen Fortsonne ist viel zu hoch. Was ist denn mit dieser Nachricht? Ja, also heute ist ja dein Cricket-Urteil vollstreckt worden. Ich hab's im Radio gehört. Eben, als ich die Qualaktinessenz geholt habe. Und? Es ist was passiert. Aha. Gerade als die Zeitlupenhülle abgeschlossen war, ja? Stellte sich heraus, dass ein Cricket-Kriegsschiff, das man vermisste, aber zerstört glaubte, doch bloß vermisst war. Es tauchte plötzlich auf und versuchte, sich den Schlüssel anzueignen. Hey, was? Reg dich nicht auf. So schlimm war es nicht. Es hat offenbar einen kleinen Kampf gegeben. Der Schlüssel und das Kriegsschiff gingen in Stücke und wurden in das Raumzeitkontinuum geschleudert. Wahrscheinlich auf Nimmerwiedersehen. Na, dann mach mal, was du vorhin oder eben noch gemacht hast. Das? Nein, nein. Das? Das? Ja. Und wieder hätte man dabei sein müssen. Eine wohlduftende Brise wehte vom Meer und ein Zauberer ging am Strand entlang. Er wurde aber nicht gebraucht. Es wäre auch zu viel gewesen, ein Zauberer im Informationsillusionszentrum, wo der Roboterkellner die Kerze wegzunehmen versuchte, die rötlich den Dreien entgegenflackerte. Sati Barfas, Arthur Dent und Frau Prefect, die den vergangenen Ereignissen aufmerksam gefolgt waren. Nicht zu leugnen ist indes, dass Slati Barfas äußerst besorgt in die Gegend blickte, dass Arthur Dent mit allem, was sich ereignet hatte, auf informationsillusorische Weise absolut nichts anfangen konnte und dass Frau Prefect sehr wohl ahnte, was ihnen bevorstand, jeden Gedanken aber zu verdrängen versuchte, der auf eine nahende Katastrophe schließen ließ und stattdessen an eine reale Sauferei dachte. Nichts ist für immer verloren. Wird schon alles klar werden. Wann? Sehr bald. Hört mal zu. Die Zeitströme sind momentan sehr verschmutzt. Es schwimmt ein Haufen Dreck in ihnen herum. Strandgut und Wracks. Und immer mehr davon wird nun wieder in die physische Welt zurückgeschleudert. Ausgespien. Eddies im Raum-Zeit-Kontinuum. Versteht ihr? Eddies, ey, hab ich schon mal gehört. Eddies hin, Eddies her. Wo fliegen wir eigentlich hin? Ich bin nämlich scharf darauf, da hinzukommen. Wir werden versuchen, die Kriegsroboter von Cricket daran zu hindern, sich den ganzen Schlüssel wiederzuholen. Den brauchen sie nämlich, um das Schloss der Zeitlupenhülle um ihren Planeten aufzuschließen. Damit ihre restliche Armee und ihre wahnwitzigen Meister freikommen. Aber du hast doch was von einer Party gesagt. Ja, ja, hätte ich besser nicht tun sollen. Ich weiß auch gar nicht, ob das eine Party ist, auf der du dich amüsierst. Also besaufen werde ich mich. So viel habe ich von deiner Gruselgeschichte mitgekriegt, dass wir ganz schön in die Klemme kommen können, wenn wir mit dieser Cricket-Bande uns einlassen. Es ist besser, man besäuft sich sinnlos und sucht sich ein paar hübsche Mädchen. Warum müssen wir denn überhaupt dahin auf diese Party? Weil auf dieser Party die silberne Querstange zu sein scheint. Silberne Querstange? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Gib's auf. Und deshalb müssen wir dahin? Nee, wir müssen dahin, um gewaltig viel zu saufen und mit Mädchen zu tanzen. Aber hast du denn nicht gehört, was ich eben gesagt habe? Ja, klar, habe ich alles verstanden. Die Cricket-Roboter werden auch auf dieser Party sein. Aber wir müssen vor ihnen da sein und die silberne Querstange finden und an uns nehmen. Wenn es denen gelingt, mit der silbernen Querstange den Schlüssel vollständig zusammenzubauen, um die restlichen Cricket-Leute zu befreien, ist alles verloren. Das Leben, das Universum. Und der ganze Rest. Ja, ja. Verstehst du? Ich verstehe sehr gut. Deshalb will ich so viel saufen, wie in mich reingeht. Und mit so vielen Mädchen tanzen, wie möglich. Na, solange noch welche da sind. Wenn alles wahr ist, was du uns bisher gezeigt hast. Natürlich ist es wahr. Das Beste wird sein. Wir gehen jetzt rüber auf die Party. Genau, das wollte ich sagen. Ja, gehen wir. Die Teleportkabinen sind im Badezimmer. Das Reisen durch die Zeit erweist sich immer mehr als eine Bedrohung. Die Geschichte wird dadurch zunehmend verunreinigt. Eine Zeitverschmutzung ohnegleichen hat seit langem eingesetzt. Die Enzyklopädie Galactica hat über Theorie und Praxis des Zeitreisens viel zu sagen, von denen das meiste allerdings für jeden unverständlich ist, der nicht wenigstens 4 ganze Lebenszeiten auf das Studium der höheren Hypermathematik verwendet hat. Und da das vor der Erfindung des Zeitreisens unmöglich war, besteht einigermaßen Verwirrung darüber, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist. Dass unser Freund Arthur Dent das komplexe Problem des Zeitreisens erfasst haben könnte, ist mehr als unwahrscheinlich. Bekanntlich hat er des Öfteren bewiesen, dass er im Umgang mit Zeit und Ort weder Glück noch Talent bei seinen Unternehmungen beobachten konnte. Und so muss er ganz einfach Pech gehabt haben, als er nun mit Slaty Bartfass und Ford Prefect auf die erwähnte Party reisen sollte. Man reiste getrennt, in Teleportkabinen, die sich im Badezimmer von Slatys Raumschiff befanden, und verabredete, sich auf der Party zu treffen. Ob nun Arthur die Bedienungsanleitung der Teleportkabine nicht verstanden oder aber wohl verstanden, doch das Verstandene nicht wusste, richtig in vernünftige Handhabung umzusetzen? Kurz und gut, er materialisierte sich dort, wo er die beiden anderen zu treffen gedachte, hampelte im Raum herum, betastete wiederholt Hals, Herz und alle Glieder, um sicher zu sein, dass er noch da war, dass die Materialisierung, die er hasste, auch gelungen war, drehte sich schließlich nach allen Seiten um festzustellen, dass die Freunde nicht da waren. Er wartete, niemand erschien. Misstrauen überkam ihn, was den Ort seiner Materialisierung betraf. Eine Party konnte das unmöglich sein. Oder wenn doch, dann eine so miserable, dass er keine Lust hatte, hinzugehen. Arthur Dent befand sich in einer Höhle, einem Tunnel, einem Labyrinth oder etwas ähnlich Unheimlichen. Es war dunkel, er konnte nichts erkennen. Wenn das hier eine Party ist, dann sind die beiden bestimmt schon wieder verschwunden. Das hallt hier wie in einer Steinzeithöhle. Das ist eine Falle. Die Cricket-Krieger haben mir eine Falle gestellt. Die wollen mich überfallen. Arthur Dent? Hä? Arthur Dent? Wer ist denn da? Hier er. Wer ist denn da? Folge der Schrift. Der grünen Neonschrift. Ich kann nicht sehen. Die Schrift ist überall. Auch ich bin überall. Auch ich bin überall. Komm hierher. Hier findest du mich. Da steht mein Name auf der Felsenwand. Ja. Arthur Dent? Ja? Willkommen. Willkommen kann ich dich nicht heißen. Das, ist ja wahrhaftig zum Fürchten. Fürchte dich nicht, Arthur Dent. Hab lieber gleich Todesangst. Wo bin ich denn hier? Du hast einen kleinen Umweg gemacht. Du hast einen kleinen Willkommen. Ich kenne dich nicht. Doch. Doch. Doch. Dreh dich um. Es würde kein Mensch erraten, welches Ungeheuer sich hinter der schreckenverbreitenden Stimme verbarg, die Arthur Dent in eine Ohnmacht jagte, aus der manch einer nie mehr erwacht wäre. Nur ein Weltraumerfahrener, ein sich mit phlegmatischer Kühnheit den Fairnessen des Universums cool entgegenstellender, konnte seinem Herzschlag vertrauen, zumal der ihm in diesem vorsintflutlichen Labyrinth tapfer entgegenhalte. Doch es dauerte geraume Zeit, bis Arthur wieder genügend Kraft gesammelt hatte, um sich seinem Schicksal zu stellen. Dass ihm ein Kampf mit ungewissem Ausgang bevorstand, drängte sich ihm als unabänderliche Gegebenheit auf. Und er machte sich bittere Vorwürfe, dass er den informationsreichen Reiseführer per Anhalter ins All niemals gründlich genug befragt hatte, was es mit dem Zeitreisen auf sich hatte. Auch hätte er sich bei Slati Bartfas über die Benutzung der Teleportkabine informieren sollen, ehe er damit losreiste. Nun, ein jeder ist immer klüger hinterher. Wir wollen dem Ungemach dieses Zeitreisenden nicht schadenfroh zuhören, sondern warten, bis er wieder bei vollen Kräften ist. Und wie wir Arthur Dent kennen, wird er das bis zur nächsten Folge bestimmt sein. Auf Wiederhören.